Wenn wir am Tag des deutschen Buches durch die Straßen gehen, so sehen wir, dass die Buchhändlerläden heute schon ein anderes Gesicht bekommen haben als etwa vor einem Jahr. Volksgenossen, wir wissen, mit Aufräumen und Ausräumen ist es nicht getan. Ein Schicksal hat uns ergriffen, hat unseren Blick in andere Richtung abgelenkt. Da ist nun zuerst unser gewaltiges geistiges Erbe erneut in unseren Blickkreis getreten. Jenes Erbe, dem kein neueres Volk, dem kein Volk der neueren Geschichte Gleiches an die Seite zu setzen hat. In diesen Tagen ist Richard Wagner neu unter uns erstanden. In der deutschen Jugend lebt Friedrich Nietzsche. Im Goethe-Jahr haben wir den deutschen Goethe wiederentdeckt. Wir erinnern uns daran, dass Schiller im Tell 1 die Jugend zur Befreiung aufgerufen hat, so auch Fichte in seinen Reden an die Nation. Wir wissen, wir erinnern uns, wie Hölderlin einst dem deutschen Volke, das er als gedankenvoll und tatenarm bezeichnet hat, wie er es aufgerufen hat zur Tat. Leben die Bücher bald, wie Novalis einst die Zukunft gekündet hat mit den Worten: Die Deutschheit ist nicht in uns, sondern vor uns, wir sollen Volk werden. Wir leben mit Bach und Beethoven, deutsche Vergangenheit, germanische Vergangenheit und Frühzeit ist neu vor uns erstanden. Wir haben ein neues Verhältnis zu unserem geistigen Erbe bekommen.